Es tanzt die schöne Libelle wohl auf des Baches Welle. Sie tanzt daher, sie tanzt dahin, die schimmernde, flimmernde Gauklerin. Oh, dass ich nie gesehen hätt die Wasserfliege, die blaue Kokett mit ihrer feinen Taille, die schöne, falsche Kanaille. Die Libelle, nach dem gleichnamigen Roman von John le Carré, aus dem Englischen von Werner Peterich. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen, Valerie Stiegele. Zweiter Teil, der Preis. Regie, Hermann Naber. Nach dem jüngsten Bombenanschlag, bei dem wieder einmal Frauen und Kinder ums Leben kamen, entwickelt Marty Kurz, der Leiter des Sonderkommandos im israelischen Geheimdienst, einen ungewöhnlichen Plan, um an den Chef der palästinensischen Terrororganisation heranzukommen. Charlie, eine Schauspielerin aus England, wird in den inneren Zirkel der Terroristen eingeschleust, als Geliebte eines ihrer Anführer, der sich Michelle nennt. Charlie spielt ihre Rolle so perfekt, dass es ihr gelingt, den Israelis wichtige Informationen in die Hände zu spielen. In ihrem bürgerlichen Alltag ist fortan nichts mehr so wie früher. Aber das nimmt sie in Kauf, weil sie sicher sein kann, dass Joseph, ihr Verbindungsmann zu den Israelis, immer in ihrer Nähe ist. Michelle wird getötet, als ein Wagen mit 200 Pfund Plastiksprengstoff in die Luft fliegt. Charlie weiß, dass Joseph dabei seine Hände im Spiel hatte und sie verabscheut die Methode, Menschenleben zu opfern, um andere zu retten. Aber sie hat Ja gesagt. Während sie auf neue Kontakte wartet, hat sie ein Engagement in ihrer Heimatstadt London angenommen. Sie spielt die Rosalind in Shakespeares Was ihr wollt. Für die Proben hatte das Theater eine alte Werkshalle in der Nähe der Victoria Station gemietet. Dorthin ging Charlie jeden Morgen und versuchte, wieder ihr normales Leben zu führen. Am Anfang, als sie nach London zurückgekehrt war, hatte sie kaum gewagt, in den Spiegel zu schauen. So sehr war sie davon überzeugt, dass ihr Gesicht das Wissen um die ungeheuerlichen Dinge verraten müsse, die sie erlebt hatte und die sie von dem ahnungslosen Rest der Menschheit trennten. Ach, Joseph. Früher oder später werden sie sich melden, Charlie. Sie werden deine Briefe an Michelle finden. Für diesen Augenblick musst du bereit sein. Joseph, ich habe das Gefühl, ich bin von meinem früheren Leben vollständig abgeschnitten. Ich werde nie mehr zurückfinden. Wer werde ich sein, wenn alles vorüber ist? Sie trug jetzt immer ein weißes Seidentuch bei sich, das sie umbinden sollte, sobald sie, von denen sie nicht wusste, wer sie waren und wie sie aussahen, sich bei ihr gemeldet hätten. Außerdem einen raffiniert konstruierten Sender, der in einen kleinen Radiowecker eingebaut war und den sie unauffällig in Betrieb setzen konnte. Und dann ging es los. 5 Wochen nach ihrer Rückkehr aus Griechenland, bei einem Gastspiel der Truppe in einer rußigen kleinen Bergarbeiterstadt in Cornwall, wurden in der Pause die bekannten braungoldenen Orchideen für Charlie abgegeben. Willst du solch ein Weib lieben? Zusammen mit einer Karte, auf der nichts weiter stand als Gerechtigkeit. Dich zum Instrument machen, worauf man falsche Töne spielt? Gut. Irgendwie spielte sie ihre Rolle weiter. Geh deines Weges zu ihr. Fieberhaft damit beschäftigt, die halbleeren Sitzreihen des Theaters abzusuchen. Denn ich sehe, die Liebe hat einen zarten Wurm aus dir gemacht. In der absurden Mischung aus Hoffnung und Angst, einen Mann im roten Blazer zu entdecken. Und sag ihr dies, wenn sie mich liebt, befehle ich ihr an, dich zu lieben. Verzeihung, Miss Charlie? Ja? Ein junger, blasser Mann mit Brille trat auf sie zu. Ich möchte Ihnen Grüße von einem gemeinsamen Bekannten überbringen. Was für ein Bekannter? Michelle aus Nottingham, Miss Charlie. Er hat mich gebeten, Ihnen Orchideen zu schicken und sie an seiner Stelle zum Essen auszuführen. Ich bin Michelles Anwalt, Anton Meesterbein aus Genf. Sie müssen sich in der Vorstellung geirrt haben, Herr Meesterbein. Ich kenne keinen Michelle aus Nottingham. Ich kenne überhaupt niemanden, der Michelle heißt. Miss Charlie... Ich kann mich übrigens nicht erinnern, Ihnen während der letzten Saison in Monte Carlo begegnet zu sein. Schönen Dank für den gut gemeinten Versuch, aber ich bin müde. Warten Sie doch noch. Was ist denn noch? Michelle wird sehr erfreut sein, zu erfahren, dass Charlie heute Abend sein Armband getragen hat. Bitte, ich bin Michelles Freund. Michelle möchte unbedingt, dass Sie mitkommen. Ich habe auch noch andere Nachrichten von ihm. Wegen des Nebels fuhren sie langsam. Charlie hatte darauf bestanden, Meesterbein in ihrem eigenen Auto zu folgen. Sie trug den weißen Schal und hatte den Radiowecker auf Senden geschaltet. Es ging hinaus aus der Stadt einen Hügel hoch, dann über ödes Moorgelände. Schließlich hielten sie vor einem trostlosen Holzbungalow in einer verlassenen Feriensiedlung. Anton, ach, wie reizend. Du hast mir Charlie mitgebracht. Charlie, herzlich willkommen. Sie waren einfach hinreißend heute Abend als Rosalind. Ich bin übrigens Helga. Eine große blonde Frau in einem blauen Overall mit ungelenkten, teenagerhaften Bewegungen. Ich frage mich immer, ob es für Schauspieler nicht schrecklich schwierig ist, so viel Text auswendig zu lernen. Ich habe keine Probleme damit. Wo ist Michelle? Fräulein Helga weiß nicht, wo Michelle ist. Fräulein Helga hat keine Ahnung von Michelles Aktivitäten oder von seinem Aufenthalt. Nehmen Sie doch bitte Platz, Charlie. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? In Saloniki. Saloniki ist kein Datum, oder? Vor 5, 6 Wochen. Wo ist er? Und das letzte Mal von ihm gehört haben Sie wann? Sagen Sie mir doch bloß, wo er ist. Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Ist niemand zu Ihnen gekommen? Keiner seiner Freunde? Keine Polizei? Vielleicht ist Ihr Gedächtnis doch nicht so gut, wie Sie behaupten, Charlie. Bitte sagen Sie uns, mit wem Sie seither Kontakt hatten. Sofort. Es ist von größter Wichtigkeit. Eigentlich könnte sie ja leicht lügen, so eine Schauspielerin. Eine Frau, die gelernt hat, so zu tun, als ob. Kann man so jemand überhaupt etwas glauben, Anton? Er ist tot, nicht? Helga schien sie nicht zu hören. Sagen Sie es mir, bitte! Sie war ganz davon in Anspruch genommen, Charlie zu beobachten. Ja, Michelle ist tot. Das tut mir natürlich sehr leid und Fräulein Helga auch. Es tut uns beiden leid. Und nach Ihren Briefen, die wir in seiner Wohnung gefunden haben, nehmen wir an, dass es Ihnen auch leid tut. Aber vielleicht sind die Briefe ja auch nur vorgetäuscht, Anton. Ihre Knie gaben nach. Sie fiel einfach hin. Es war nichts Einstudiertes. Sie tat es, ehe sie selbst merkte, was mit ihr geschah. Noch ehe sie sich auch nur halb über die Ungeheuerlichkeit dessen klar geworden war, was man ihr da gesagt hatte. Michelle! Michelle! Schweinemörder! Betrüger! Diese zionistischen Schweine haben dich umgebracht. Was wollen Sie damit sagen? Drücken Sie sich deutlicher aus, Charlie. Michelle! Michelle! Oh, mein Liebster! Michelle! Meisterbein starrte sie an, registrierte, wie sie weinte. Aber diese Tränen, das würgende Schluchzen, stellten kein Problem für sie dar. Sie hatte sich unter Kontrolle, noch während Schmerz und Wut und Schuldgefühl sie zerrissen. Warum behauptet sie, dass die Zionisten ihn umgebracht haben, wenn es doch ein Unfall war? Die deutsche Polizei hat uns versichert, es war ein Unfall. Warum behauptet sie etwas anderes als die Polizei? Charlie, hören Sie jetzt auf. Aufhören, okay? Sie haben ihn geliebt, das akzeptieren wir. Aber er ist tot. Wir sind keine Individualisten, die sich private Gefühle erlauben dürfen. Wir sind Kämpfer. Hören Sie mit der Heulerei auf. Ein Soldat ist tot, die Revolution geht weiter. Das hätte Michelle selbst auch gesagt, nicht wahr, Charlie? Ja. Stehen Sie auf und setzen Sie sich auf den Stuhl. Jetzt, sofort. Hier, trinken Sie den Whisky. Auf Michelle. Wir trinken auf Michelle. Und jetzt hören Sie uns zu und beantworten unsere Fragen. Wir sind nicht zum Spaß hergekommen, klar? Sagen Sie ja. Ja. Dieser Wagen. Der Mercedes, der jetzt ein Trümmerhaufen ist. Wir wissen, dass Sie ihn über die Grenze nach Deutschland gebracht haben. Wussten Sie, was in dem Wagen war, als Sie ihn gefahren haben? Antworten Sie. Sprengstoff. Unsinn. Ja, was denn für Sprengstoff? Russischer Plastiksprengstoff. 200 Pfund. Das hat Ihnen die Polizei erzählt. Das ist eine Lüge. Michelle hat es mir erzählt. Und was hatte er mit dem Sprengstoff vor? Das weiß ich nicht. Er war nicht für ihn. Für wen war er? Reden Sie. Für seinen Bruder. Ein wichtiger Auftrag. Das hat Michelle Ihnen gesagt? Was hat er Ihnen sonst noch von seinem Bruder erzählt? Er war sein großes Vorbild, ein Kämpfer. Er hat ihn angebetet. Fakten, handfeste Fakten. Was hat Ihnen Michelle über seinen Bruder erzählt? Er ist ein militärisches Geheimnis. Ich habe die Pistole geküsst und geschworen, dass ich nichts verrate. Wann war das? In Griechenland, bevor er mir den Wagen gegeben hat. Was noch? Hat er Ihnen gesagt, wo er sich aufhält? Was er macht? Charlie, sagen Sie es, ich befehle es Ihnen. Michelle hat kein Recht gehabt, Ihnen von seinem Bruder zu erzählen. Und Sie haben kein Recht auf diese Informationen. Geben Sie sie uns! Nein. Joseph hatte gesagt, deine Aufgabe ist es, sie dazu zu bringen, dass sie dich brauchen. Weißt du was, Anton? Ich glaube, unsere kleine Witwe hier lügt wie gedruckt. Sieh es als eine Art Liebeswerben an. Am höchsten schätzen sie das, was sie nicht bekommen können. Vermutlich ist sie ein Polizeispitzel, ein Spion. Warum hat Michelle uns nichts von Ihnen erzählt? Warum haben wir erst durch die Briefe von Ihnen erfahren? Obwohl er sie schon seit Wochen kannte. Er hat mich geliebt. Quatsch, benutzt hat er sie, wie alle seine Mädchen. Sie hatten nämlich nicht die Exklusivbenutzung unseres kleinen Palästinensers, wissen Sie? Das habe ich nie verlangt. Charlie, Sie wissen offenbar nicht, in was für einer üblen Situation Sie stecken. Die Polizei hat Ihre Beschreibung. Man weiß, dass Sie den Mercedes nach Deutschland gefahren haben. Wenn wir wollen, können wir Ihnen helfen. Aber nicht, ehe Sie uns nicht alles gesagt haben. Wie heißt der Bruder? Sagen Sie es mir. Khalil. Michelle hat ihn angebetet. Kommen Sie, weinen Sie nicht wieder, Charlie. Vielleicht werden wir Ihre Freunde. Aber erst müssen Sie uns ganz genau erzählen, wie und wo Sie Michelle kennengelernt haben. Von der Reise durch Griechenland und... Es wurde schon hell, als sie endlich mit dem Verhör Schluss machten und Charlie erlaubten, in ihr armseliges Zimmer in der Pension zurückzukehren. Sie lag auf dem Bett, unfähig zu schlafen. Kalter Schweiß lief ihr über den Körper. Sie horchte auf jedes Geräusch. Manchmal meinte sie, auf dem Gang Schritte zu hören, zu spüren, wie jemand durchs Schlüsselloch spähte. Am Morgen verließ sie früh das Haus, fuhr langsam und ziellos durch die Stadt, nahm wenig befahrene Straßen, hielt immer wieder an. Genauso wie Joseph es ihr aufgetragen hatte. Sie hatte sich schlampig angezogen. Niemand, der ihre nachlässige Aufmachung und ihre Benommenheit beobachtete, konnte an ihrer Trauer zweifeln. Zweimal betrat sie eine Kirche. Auf einem Friedhof legte sie die Orchideen auf ein Grab, das keinen Namen trug. Für Michelle, den toten Revolutionär. Erst nach 12 Uhr, als sie sicher war, dass der Motorradfahrer, der ihr den ganzen Morgen gefolgt war, aufgehört hatte, hinter ihr herzufahren, machte sie sich auf den Weg in das elegante Hotel am Strand, in dem das neue Treffen mit Joseph verabredet war. Ihr habt Michelle umgebracht. Ja, wir haben ihn umgebracht. Sie hatte ihn nie so ernst, so angespannt gesehen. Tiefe Schatten der Besorgnis lagen unter seinen Augen. Ihr seid Betrüger, Mörder. Sie hatte keine Lust zu den obligaten Szenen. Sie hatte sie alle schon gespielt. Sie fühlte sich ausgebrannt, leer. Also ist keiner mehr da, hinter dem du dich verstecken könntest. Kein Michelle im roten Blazer. Jetzt bist du nur noch du und niemand sonst. Ja. Von jetzt an sind es nur noch wir beide, Charlie. Sie machte ihre Handtasche auf und gab ihm den kleinen Radiowecker zurück. Habt ihr alles hören können? Wie war ich? Ich fand, es war die beste Leistung seit Sarah Banner. Du warst großartig, Charlie. Ganz fantastisch. Laut Marty Kurz war es überhaupt das Tollste, was seit Moses vom Berg Sinai runtergekommen ist. Ihr meint also, es ist mir gelungen, sie zu täuschen? Da du noch lebst, müssen wir davon ausgehen, dass du sie getäuscht hast. Wer sind die beiden, Joseph? Große Leute, Charlie. Groß und gefährlich. Anton Meesterbein, Anwalt in Genf mit einer brisanten Klientel. Der Sprengstoff, den du durch Jugoslawien und Österreich gefahren hast, ist seinen guten Kontakten zu verdanken. Und diese Helga? Astrid Berger alias Helga, Tochter eines wohlhabenden Bremer Reeders. Studiert ein bisschen, schreibt ein bisschen, schmeißt ein bisschen mit Bomben. Was werden Sie als nächstes tun? Alles nachprüfen, was du ihnen erzählt hast. Dich beobachten, über dich nachdenken. Und den großen Bruder Khalil befragen. Helga hat mir eine Telefonnummer gegeben. Ich darf sie nur im äußersten Notfall benutzen. Eine Nummer in Deutschland. Wenn du wolltest... Könntest du jetzt in Ehren aufhören, Charlie? Sie verdanken dir genug Informationen, mehr als genug. Du sagst sie, Joseph. Aber du gehörst auch zu ihnen. Was willst du? Du, Joseph! Einen Moment lang war sie tatsächlich versucht aufzugeben. Doch was blieb ihr da noch? Er war in ihrem Leben, in dem er das Unterste zu Oberst gekehrt hatte, das Einzige, was Bestand hatte. Du weißt, dass ich weitermache, Joseph. Es wird nicht nur riskant sein, es wird auch unangenehm werden, Charlie. Bist du dir darüber im Klaren? Inwiefern unangenehm? Marty wird den englischen Behörden einen Tipp geben. Rothaarige britische Staatsbürgerin, Geliebte eines palästinensischen Terroristen, hat den Mercedes mit der Sprengstoffladung nach Deutschland gebracht und so weiter. Die Polizei wird dich ausfindig machen, Charlie. Aber wozu soll das gut sein? Je früher die Behörden Wind von dir kriegen, desto früher zwingen wir die anderen, etwas zu unternehmen. Sie können nicht zulassen, dass du und Michelles Briefe der englischen Polizei in die Hände fallen. Charlie, sei ohne Sorge. Wieder in London. Wieder das zermürbende Warten, zwei trübe, nasse Herbstwochen lang. Dann kamen die ersten Warnzeichen. Als erstes sagte ihr alter Theateragent Ned Quilly eine Lunchverabredung mit ihr ab, nachdem, wie er vorwurfsvoll bemerkte, drei Polizisten einen ganzen Vormittag lang bei ihm gewesen und ihn nach ihr ausgefragt hatten. Ihre Freundin Lucy berichtete verstört, eine Zivilbeamtin sei bei ihr aufgetaucht und habe alles über Charlies Aufenthalt in Griechenland, ihre Freunde und Liebhaber wissen wollen. In der Nacht parkte ein unauffälliger grauer Wagen mit zwei Männern gegenüber von Charlies Haus. Und als sie eines Abends heimkam, sah sie schon von Weitem den Mannschaftswagen auf dem Gehsteig und einen uniformierten Polizisten in der Eingangstür stehen. Es ist soweit, dachte sie ruhig, während sie kehrt machte und in der nächsten U-Bahn-Station verschwand. Jetzt konnte sie die Nummer anrufen, die Helga ihr für den Notfall gegeben hatte. Jetzt mussten sie sich aus ihrem Dickicht hervorwagen. Ja? Hier spricht Rosalind. Wissen Sie noch? Wo sind Sie, Rosalind? Von wo aus sprechen Sie? Kümmern Sie sich doch um Ihren eigenen Dreck. Ein Glück, dass sie gewusst hatte, wo der Schlüssel zum Probenraum des Theaters versteckt lag. Niemand würde sie hier vermuten. Haben Sie Probleme, Rosalind? Fast überhaupt keine. Ich wollte bloß Dankeschön sagen, dass Sie mir die Bullen auf den Hals gehetzt haben. Sie ließ ihre Wut hemmungslos freien Lauf. Schweigend hörte Helga ihren Beschimpfungen zu. Wo sind Sie? Von wo aus rufen Sie an? Sagen Sie es mir. Ich müsste verrückt sein, wenn ich das täte. Kann man Sie irgendwo erreichen? Sagen Sie mir, wo Sie in den nächsten 48 Stunden sind. Nein. Können Sie mich in einer Stunde nochmal anrufen? Kann ich nicht. Wo sind Michelles Briefe an Sie? In Sicherheit. Nehmen Sie Bleistift und Papier. Brauche ich nicht. Trotzdem, Sie sind nicht in der Verfassung, etwas genau behalten zu können. Fertig? Keine Adresse und auch keine Telefonnummer. Dafür eine Uhrzeit am nächsten Tag und genaue Anweisungen, wie und auf welchen Umwegen sie zu dem Treffpunkt kommen sollte. Eine Telefonzelle im Zentrum Londons. Halten Sie sich genau an das, was ich Ihnen sage. Wir müssen sicher sein, dass Sie alleine kommen und bringen Sie die Briefe mit. Hören Sie, wenn Sie die Briefe nicht mitbringen, werden wir sehr, sehr böse auf Sie sein. Joseph, du? Wie gut, dass euer Probenraum Telefon hat. Wie bist du hier reingekommen? Sie flog ihm entgegen und er erwartete sie mit ausgebreiteten Armen. Er küsste sie und hörte nicht auf, sie zu küssen. Dann zog er sie sanft zu einem schäbigen alten Sofa und packte den Korb aus, den er mitgebracht hatte. Räucherlachs, Brot und eine Flasche Wein. Er wusste, wo die Teller unter dem Ausguss standen und wie man den Heizofen an die extra Steckdose des Herds anschloss. Dann ging er, um die großen viktorianischen Türen von innen zu verriegeln. Selbst in dem dämmerigen Licht erkannte sie, dass er etwas tat, was nicht in seinem Rollenbuch stand. Er verschloss die Türen vor allem, was nicht in ihre Welt gehörte. Charlie. Ja? Sie spürte, dass nichts, was nun geschah, mit Berechnung zu tun hatte. Die ganze Fiktion, die sie durchlebt hatten, war nichts als das Vorspiel gewesen für diese Nacht der Wirklichkeit. Als sie aufwachte, saß sie neben ihr und wartete, dass sie zu sich kam. Bitte, Joseph, keine Tarngeschichten, keine Entschuldigungen, keine Lügen. Ich möchte nicht, dass du aus der Schule plauderst. Wenn es zu deinem Auftrag gehört hat, sag's mir nicht. Wie spät ist es? Mitternacht. Dann komm wieder ins Bett. Marty möchte mit dir reden. Er erwartet uns. Es war Josephs Wohnung. Das wusste sie, sobald sie eingetreten war. Ein kleines Zimmer mit vielen Büchern irgendwo in Bloomsbury. Kurz stand nicht auf, als sie hereinkam. Doch er schenkte ihr das herzlichste und schönste Lächeln, mit dem er sie je bedacht hatte. Aber vielleicht meinte sie das auch nur, weil sie selbst die Welt so freundlich sah. Er streckte die Arme nach ihr aus. Meine Tochter, von ihren Reisen zurück. Sie ließ sich ausgiebig von ihm umarmen. Charlie, Sie waren hinreißend. Nicht die drittbeste und auch nicht die zweitbeste, sondern ganz unbestreitbar die beste, die es je gab. Er schmeichelt dir. Joseph besteht darauf, dass ich Sie laut und deutlich darauf hinweise. Es steht Ihnen frei auszusteigen. Sie haben mehr Namen, Orte und Verbindungen für uns aufgedeckt, als Sie wissen können. Und es werden sich noch mehr daraus ergeben, ob Sie nun weitermachen oder nicht. Marty meint es ernst. Sag nicht einfach, du machst weiter, Charlie. Überleg es dir genau. Selbstverständlich meine ich es ernst. Das ist jetzt nicht der Augenblick, Ihnen was vorzumachen. Was ist es für ein Augenblick? Bis jetzt warst du sozusagen immer noch in Freundesland. Wir konnten in deiner Nähe sein, hätten dich rausholen können, falls es nötig gewesen wäre. Damit ist es jetzt vorbei. Die werden sie zunächst einmal in Sicherheit bringen. In den Libanon oder sonst wohin. Die werden sie zu einer der ihren machen. Sie werden ihr Leben führen, ihre Denkweise annehmen, ihre Verhaltensnormen teilen müssen. Das könnte sein, Charlie, dass sie Wochen, ja Monate lang ganz auf sich allein gestellt sind. Zu welchem Zweck? Zu welchem Zweck? Wonach soll ich suchen? Wann werden Sie zufrieden sein? Charlie, wir sind schon jetzt mehr als zufrieden. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Worum es uns geht, ist ein Mann. Khalil. Richtig. Khalil. Khalil steht an der Spitze Ihrer ganzen europäischen Organisation. Wenn Sie weitermachen wollen, dann müssen Sie sich darüber im Klaren sein. Er ist der Mann, den wir haben müssen. Das ist der letzte, schwerste Teil Ihrer Rolle, Charlie. Er ist gefährlich. Er ist so klug, wie Michelle leichtsinnig war. Khalil hat keinen Menschen, auf den er sich verlässt. Keinen Freund, keine feste Geliebte. Er schläft niemals zwei Nächte hintereinander in demselben Bett. Er hat sich von den Menschen gelöst, hat seine Grundbedürfnisse auf ein Minimum beschränkt. Er ist so unabhängig, wie ein Mensch nur sein kann. Eine ungewöhnliche Ruhe erfasste Charlie. Eine Klarheit des Gefühls, wie sie bisher noch nie erlebt hatte. Joseph hatte nicht mit ihr geschlafen, um sie fortzuschicken, sondern um sie zurückzuhalten. Er liebte sie. Ihretwegen durchlitt er all die Ängste und Befürchtungen, die eigentlich sie haben sollte. Doch die Tatsache, dass er wollte, dass sie aufhörte, hielt sie nicht zurück. Im Gegenteil. Sie bestärkte sie in ihrem Entschluss. Joseph und sie waren Partner. Sie waren ein Liebespaar. Und sie wusste, dass eine Liebe, die sich nicht weiterentwickelt, nur in die Mittelmäßigkeit abstürzen kann. Sie war bereit, Khalil aufzuspüren. Miss Charlie, ich bin Captain Taillé. Ich begrüße Sie im Namen der Revolution. Die ersten 4 Tage nach ihrer Ankunft im Libanon hatte Charlie an ständig wechselnden Aufenthaltsorten zugebracht, mit ständig wechselnden Bewachern, die kaum Englisch sprachen. 4 Tage, oder waren es 6 oder 8, seitdem sie von Helga und deren italienischem Helfer Rossino ins Flugzeug nach Beirut gesetzt worden war. Sie sind sehr unverhofft bei uns eingetroffen. Ich konnte mich leider nicht früher um sie kümmern. Sie wusste von Joseph, dass er als junger Mann zusammen mit Khalil von den Syrern gefangen genommen und gefoltert worden war. Seitdem hinkte er. Bitte, setzen Sie sich. Er deutete mit dem Stock und sie setzte sich ihm gegenüber. Jetzt war ihr Gesicht dicht neben einer kleinen Lampe. Bei ihm hatte Joseph gesagt, musst du dich besonders in Acht nehmen, denn Captain Taillé ist ein sehr kluger Mann. Helga sagt, Sie wollen kämpfen. Wollen Sie kämpfen? Ja. Gegen jeden? Oder nur gegen die Zionisten? Manche von dem Abschaum, den wir bekommen, möchten am liebsten die ganze Welt in die Luft jagen. Sind Sie auch so? Nein. Nein. Ich glaube auch nicht. Aber vielleicht verändern Sie sich. Helga und Mr. Bein, die sind Abschaum, notwendiger Abschaum, oder? Ich hatte nicht genügend Zeit, das herauszufinden. Haben Sie jemals einen Menschen getötet? Nein. Sie sind in einer glücklichen Lage. Sie sind Engländerin. Sie haben ihr eigenes Land, eine Polizei, ein Parlament, Rechte, Pässe. Können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, in seinem eigenen Land zu sein, unter den eigenen Sternen, auf eigenem Grund und Boden, aber mit dem Gewehr in der Hand? Und zu warten, wann die Zionisten wieder angreifen? Wenn Sie etwa die Welt verändern wollen, vergessen Sie es. Bleiben Sie zu Hause, spielen Sie Ihre kleinen Rollen, das ist sicherer. Jetzt ist es das nicht mehr. Oh, Sie könnten zurückkehren. Alles gestehen, Besserung geloben. 1 Jahr Gefängnis. Warum wollen Sie sich umbringen, indem Sie für uns kämpfen? Ich kämpfe für ihn, für Michelle. Oh, Michelle ist tot. In 1, 2 Jahren... Wenn wir alle tot sein, was heißt für ihn? Alles. Er hat es mich gelehrt. Hat er Ihnen gesagt, was wir machen? Bomben legen, schießen, töten? Aber es ist egal. Er schien das Interesse an ihr völlig verloren zu haben, wie jemand, den eine dürftige Unterhaltung langweilt. Dann fiel ihm noch etwas ein. Was heißt das, wenn Michelle in seinem Brief an Sie schreibt, der Plan, auf den wir uns am Grab meines Vaters geeinigt haben. Was für ein Plan? Bei der Beerdigung des Vaters tauchte Khalil plötzlich auf. Er war seit Jahren verschwunden gewesen, nicht zu erreichen, hatte gekämpft. Jetzt war er da und half, das Grab zu schaufeln. Und? Er sagte, es sei an der Zeit, das gesamte Judentum zu bekämpfen, Israelis und Juden. Die Zionisten würden nie Ruhe geben, bis sie nicht das ganze palästinensische Volk vernichtet hätten. Aber was für ein Plan? Michel sollte mitkommen und dann... Mitkommen wohin? Nach Europa. Khalil würde das in die Wege leiten. Michel sollte Student werden, aber auch kämpfen. Das alles hat dieser Narr Ihnen erzählt? Ja, das hat Michel mir erzählt. Er hat ein großes Maul gehabt und Gott hat recht getan, es ihm zu schließen. Vielleicht glaube ich ihn. Vielleicht nicht. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so wichtig. Wieder begann für Charlie eine Zeit des Wartens, in der sie von einem Lager zum anderen gebracht wurde, sich an plötzliche Angriffe und nächtliche Bombardierungen gewöhnte und das Elend und Unglück der Palästinenser am eigenen Leib erfuhr. Nach und nach geriet sie in jenen Zustand, den Joseph ihr vorausgesagt hatte. Sie lebte an der Seite der Opfer, teilte ihre Gefangenschaft, fühlte sich als Teil ihrer Tragödie. Dies war der Tiefpunkt, das Schlimmste, Hassenswerteste, was ihr in ihrem ganzen Leben begegnet war. Ein Ausbildungslager für ausländische Terroristen in einem alten Fort, irgendwo in der Wüste. Ein Ort, den sie vergessen wollte, noch während sie dort war, samt allem, was sie dort über sich ergehen lassen musste. Schießübungen, Geländemärsche, Bombenbasteleien, politischer Drill. Dann wieder nächtelange scharfe Verhöre. Aber nicht nur Charlie fühlte die Zeit und das Leben an sich vorüberziehen, auch für Kurz, Joseph, Litwak und all die anderen hieß es jetzt, nachdem Charlie die entscheidende Linie überschritten hatte, ihre Ungeduld zu zügeln. Sie waren nach Jerusalem zurückgekehrt und verfolgten das Vorrücken Charlies im Feindesland mit Hilfe von Untergrundkurierlinien und Lauschposten an der Küste. Marty, ich verlange, dass keine Schläge gegen Taier oder sonst wen geführt werden, solange Charlie sich im Libanon aufhält. Du musst das durchsetzen, hörst du? Mach dir nicht so viel Sorgen, Joseph. Es wird bestimmt nicht mehr lange dauern, bis sie Charlie ihre Bewährungsprobe ablegen lassen. Und endlich, in den ersten Februartagen, tat sich etwas auf der Gegenseite. Dem Observierungsteam, das Kurz zurückgelassen hatte, um Anton Meesterbein und Helga rund um die Uhr zu überwachen, fiel eine an Helga gerichtete Postkarte in die Hände. Poststempel Paris, Handschrift unbekannt. Hier, hört mal zu. Der arme Onkel Frei wird am 24. wie geplant am Blinddarm operiert. Das passt insofern gut, als du... V.'s Haus benutzen kannst. Wir sehen uns dort um 18 Uhr, Zimmer 251, herzlichst, L. Postskriptum, attention, on va épater les bourgeois. Während die Fachleute Blut schwitzten, um den Code zu knacken, war es schließlich Litwak, der in seiner Freizeit gerne Kreuzworträtsel löste, dem es gelang, die Nachricht zu entschlüsseln. Er ist doch ganz einfach, Marty. Onkel Frei ist die eine Hälfte, Bourgeois ist die andere. Die Freibourgeois sind die Freiburger, die nächsten Monat durch eine Operation, sprich Anschlag, Epaté also, geschockt werden sollen. Und zwar am 24. um 18 Uhr. Und Zimmer 251, du Klugscheißer, wo ist das? Tja, da muss man sich wohl erkundigen, nicht? Da immerhin etwa ein halbes Dutzend Orte mit dem Namen Freiburg in Frage kamen, zogen sich die Überprüfungen in die Länge. Aber schließlich schälte sich folgende Lösung heraus. In der alten Universitätsstadt Freiburg im Breisgau sollte am 24. im Hörsaal 251 ein Vortrag des israelischen Wissenschaftlers Professor Minkel stattfinden. Miss Charlie! Ja? Plötzlich war Captain Taier im Ausbildungslager. An einem Tag, als Charlie meinte, ihre höllisch leere Zelle nicht noch eine weitere Nacht ertragen zu können. Steigen Sie ein! Was ist denn los? Ihre Ausbildung ist beendet. Wir haben einen Auftrag für Sie. Sie fliegen morgen nach Zürich. Kurz übernahm selbst die heikle Aufgabe, Professor Minkel und seine Frau zur Mitarbeit zu bewegen. Er hatte Minkels Dossier gelesen und wusste, dass der Professor zu einer idealistischen Gruppe gehörte, die für einen echten Frieden mit den Palästinensern eintrat. Und wie sieht Ihrer Meinung nach der Weg zu solch einem echten Frieden aus, Herr Professor Minkel? Das ist ganz einfach. Ziehen wir uns aus dem Gazastreifen und von der Westbank zurück, ehe wir unsere Ideale verlieren. Welche andere Lösung gibt es? Aber wie reagieren die Palästinenser auf diesen Vorschlag, Herr Professor? Sie schimpfen mich einen Zyniker. Ach, wirklich? Ja, sie unterstellen mir, ich will beides. Den jüdischen Staat und die Sympathie der übrigen Welt. Deshalb sei ich, was Ihre Sache betrifft, subversiv. Aber ich bin nicht subversiv. Subversiv? Nennen Sie meinen Mann subversiv? Frau Minkel hatte mit dem Kaffeetablett das Arbeitszimmer betreten. Nur weil wir aus unserem Herzen keine Mördergrube machen und offen aussprechen, was hier in unserem Land passiert. Ich versichere Ihnen, ich bin weder gekommen, um Professor Minkel der Subversion zu bezichtigen. Und schon gar nicht, um mit Ihnen beiden über Ihre Ideale zu streiten. Ich bin einzig wegen des Vortrags gekommen, den Sie in der Freiburger Universität zu halten gedenken. Und der leider die Aufmerksamkeit gewisser negativer Elemente erregt hat. Ach. Jedenfalls ist die traurige Tatsache, dass, wenn es nach einigen von diesen Palästinensern geht, für deren Rechte Sie so mutig eintreten, Sie, Herr Professor, am 24. dieses Monats keinen Vortrag in Freiburg halten. Ja, dass Sie überhaupt nie mehr irgendwo einen Vortrag halten werden. Was wollen Sie damit sagen? Soll das etwa heißen, aber es bedurfte noch viel, viel mehr als einer bloßen Todesdrohung, bis der Professor sich schließlich bereit erklärte, in Freiburg die Rolle, die man für ihn ausgedacht hatte, zu spielen. Und kurz atmete erleichtert auf, als er Stunden später endlich die Wohnungstür der Minkels hinter sich schloss. Das Hotel in Freiburg stammt aus den 60er Jahren. Von dem Tisch im Zwischenstock aus, an dem Charlie und Rossino saßen, konnten sie sowohl den Haupteingang als auch die Rezeption gut im Auge behalten. Charlies Haar war zu einem Bubikopf geschnitten und undefinierbar braun eingefärbt. Kein Make-up, kein Sexappeal hatte Taillé befohlen. Sie trug ein schweres braunes Kostüm und eine leicht astigmatische Brille. Sie war Imogen Bastrop, geboren in Johannesburg, Südafrika. Achtung, es tut sich was. Die beiden da, die aus dem Taxi steigen. Schau du dir das kleine Gepäck genau an. Ich pass auf die großen Stücke auf. Oh, scheiße, jetzt hat sie die schwarze Aktentasche. Was ist, wenn sie nicht... Abwarten. Jetzt ungefähr sagst du mir, dass du glaubst, Minkel wiederzuerkennen. Und ich sage dir, warum gehst du nicht runter, Imogen? Und siehst dir deinen alten Professor genauer an. Los jetzt. Geh. Verzeihung, Professor Minkel? Ja, ich bin Professor Minkel. Ja, der bin ich. Herr Professor, ich bin Imogen Bastrop aus Johannesburg. Ich habe an der Witwatersrand-Universität Soziologie studiert. Letztes Jahr hatte ich das unerhörte Glück, Ihren Jubiläumsvortrag über Rechte der Minderheiten in rassistischen Gesellschaften zu hören. Ein großartiger Vortrag. Er hat mein Leben verändert, wirklich. Ich habe mir immer gewünscht, Ihnen das einmal sagen zu können, Herr Professor Minkel. Sehr freundlich, Fräulein... Bastrop, Imogen. Bastrop, hat sie gesagt. Sehr freundlich, Fräulein Bastrop. Das ist meine Frau. Angenehm. Frau Minkel setzte die schwarze Aktenmappe auf den Boden und reichte Charlie die Hand. Bleiben Sie länger hier in Freiburg? Was haben Sie vor? Sagen Sie bloß nicht, Sie halten wieder einen Vortrag, Herr Professor. Im Hintergrund erkundigte sich Rossino bei der Dame an der Rezeption, ob ein Signor Boccaccio aus Mailand bereits eingetroffen sei. Mein Mann ist auf einer Rundreise durch Europa. Wir machen Ferien, halten ein paar Vorträge, besuchen Freunde. Wir freuen uns sehr darauf. Und was bringt Sie nach Freiburg, Fräulein Bastrop? Och, ich dachte, ich sollte mir erst einmal ein bisschen die Welt ansehen, bevor ich mich entscheide, was ich eigentlich machen will. Die Dame an der Rezeption bedauerte. Nein, sie habe keine Reservierung für einen Signor Boccaccio vorliegen. Rossino bedankte sich und ging schnell auf die Eingangstür zu. Minkels schwarze Aktentasche hatte er unter einem eleganten Regenmantel verborgen, den er über dem Arm trug. Nach einem letzten Dankesausbruch und unter Entschuldigungen ging Charlie hinter ihm her. Als sie die Glastüren erreichte, sah sie, wie in einem Spiegel, wie die Minkels sich hilflos umblickten und sich zu erinnern versuchten, wer die Aktenmappe wann und wo zuletzt gehabt hatte. In der Einsatzzentrale saß Litwak am Funkgerät. Joseph und Kurt standen hinter ihm. Rossino ist mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren. Er hat die Aktenmappe bei sich und holt jetzt das Motorrad ab. Ich will nicht, dass ihm jemand folgt. Nicht folgen? Aber wenn wir dem Motorrad folgen, folgen wir der Aktenmappe. Und die Aktenmappe führt uns zu unserem Mann. Was meinst du, Joseph? Khalil lässt an Stafetten übergeben. Das hat er immer getan. Bis heute Nachmittag hätten sie uns durch x Ortschaften über freies Land und durch leere Restaurants gehetzt. Kein Beschatterteam der Welt übersteht das, ohne erkannt zu werden. Also pfeift deine Jungs zurück, Litwak. Sag ihnen, sie sollen sich bis heute Abend ausruhen. Wir hätten Charlie den Sender schon jetzt mitgeben sollen. Dann wüssten wir wenigstens, wo sie ist. Nein, Khalil wird Charlie nach Waffen durchsuchen und er wird sie nach einem Sender durchsuchen. Warum soll er ein Mädchen einsetzen, dem er nicht traut und das bei einer Aktion wie dieser? Weil sie noch nicht getötet hat, weil sie sauber ist. Deshalb setzen sie sie ein und deshalb trauen sie ihr nicht, aus einem und demselben Grund. Ab heute Abend werden sie ihr trauen. Ab heute Abend, wenn sie die Bombe in der Universität abgeliefert hat, wird sie eine von ihnen sein. Kein Problem, Litwak, kein Problem. Er war schön. Er war Michel, aber erwachsen. Er war alles, was Charlie sich vorgestellt hatte. Unter unendlichen Vorsichtsmaßnahmen hatte Helga sie zu ihm gefahren, in ein schäbiges Hotel Garni in einem Vorort von Freiburg. Die Zimmervorhänge waren zugezogen, die Nachttischlampe angeknipst. Professor Minkels Aktentasche lag auf einem Stuhl. Khalil arbeitete konzentriert. Er benutzte das Bett als Werkbank. Zange, Schraubenzieher, Lötkolben, eine Rolle dünner roter Draht, Heftklammern, Batterien, Isolierband, eine billige Uhr ohne Glas und Zeiger. Charlie kannte den Bombentyp. Sie hatte ihn im Ausbildungslager erklärt bekommen. Bist du nervös? Ja, sehr. Das ist natürlich. Ich bin auch nervös. Dieser Minkel soll ein netter Mensch sein. Vielleicht ist er das. Ich habe viele Menschen getötet, die ich ohne Zweifel achten würde. Die Zionisten haben viel mehr umgebracht. Sie töten aus Angst und aus Hass. Ich töte nur aus Liebe. Ich töte für Palästina und für die Gerechtigkeit. So redet er auch, wenn er allein ist, dachte sie. Vor vielen Jahren, damals, als uns die Syrer beinahe zu Tode gefoltert haben, hat Tayyip zu mir gesagt, Khalil, hat er gesagt, wie lange wollen wir eigentlich noch die netten Jungs spielen? Kein Mensch hilft uns. Kein Mensch dankt es uns. Wir halten große Reden in den Vereinten Nationen. Und wenn wir noch 50 Jahre warten, vielleicht wird dann unseren Enkeln, falls sie so lange leben, ein kleines bisschen Gerechtigkeit zuteil. Er redet, um seinen Glauben lebendig zu halten und sein Gewissen zu beruhigen. Aber wenn wir ein paar Bomben fabrizieren, ein paar Leute in die Luft jagen, wenn wir auch nur für 2 Minuten in der Geschichte der Menschheit eine Schlechterei veranstalten. Ohne den Satz zu beenden, nahm er die Bombe und legte sie feierlich und mit großer Präzision in Professor Minkels Aktentasche. Eigentlich brauchte ich eine Brille. Aber wo sollte ich mir eine holen, ein Mann wie ich? Weißt du, was Michel mir vor seinem Tod geschrieben hat? In seinem letzten Brief? Nein, das weiß ich nicht. Bitte? Nein, ich habe Nein gesagt. Ich weiß es nicht. In seinem Brief, nur wenige Stunden vor seinem Tod abgeschickt, schrieb er, ich liebe sie. Sie ist nicht wie die anderen. Als ich sie kennenlernte, hatte sie das erstarrte Gewissen einer Europäerin. Außerdem war sie eine Hure. Aber jetzt ist sie in ihrer Seele eine Araberin. Und eines Tages werde ich sie unserem Volk und dir vorführen. Khalil stand vor ihr und hielt die Aktenmappe von Professor Minkel in der Hand, wie ein braver Pendler auf dem Weg zur Arbeit. Tayyip sagt, du bist im Lager keusch gewesen. Keine Kubaner, keine Deutschen, überhaupt keine Männer. Ich wollte Michel. Weiter wollte ich nichts. Michel. Michel ist tot. Komm, wir fahren. Der Abend war feucht und still. Vor dem Universitätsgebäude fuhren die ersten Autos vor, die ersten Zuhörer trafen ein. Charlie ging am Vordereingang vorbei, die Aktenmappe in ihrer rechten Hand, und sie spürte, wie sie ihre Schenkel streifte. Sie war keine 15 Meter vom Seiteneingang entfernt und begann die Ruhe zu spüren, auf die sie wartete. Jenes Gefühl fast von Erleichterung, das sie immer überkam, sobald sie die Bühne betrat und ihre anderen Identitäten in der Garderobe zurückließ. Sie war Imogen aus Südafrika, ein Mädchen, das an Mut mitbrachte, was ihm an Anmut fehlte, und das sich beeilte, einem großen Freiheitshelden beizustehen. Sie ging auf den Wache stehenden Polizisten zu. Oh, bitte, würden Sie diese Aktenmappe Professor Minkel geben? Das Hotel hat aus Versehen das Gepäck vertauscht. Soviel ich weiß, sind die Unterlagen für seinen Vortrag heute Abend drin. Die braucht er. Doch der Polizist nahm die Aktenmappe nicht in Empfang. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Sie erschrak, das stand nicht im Text. Weder in Khalils, noch in Helgas, noch in dem von sonst jemandem. Oh, das geht nicht. Ich muss zu meinem Platz im Auditorium. Ich habe noch keine Eintrittskarte. Bitte geben Sie dem Professor die Mappe. Aber der Polizist hatte auch seine Befehle und seine Ängste. Denn als sie die Aktenmappe auf ihn zuschob, zuckte er davor zurück, als wäre es das höllische Feuer. Bitte folgen Sie mir. Sie ging fast willenlos hinter ihm her, durch die Korridore der Universität und dachte, gleich würde sie ohnmächtig werden. Und dann stand Joseph vor ihr. Und hinter ihm mindestens 20 Menschen. Tu so, als ob niemand anderer da wäre. Gib Professor Minkel die Aktenmappe und sag deinen Text. Ein Raum, auswattiert mit Sandsäcken, die Decke von dicken Ballen Füllmaterial geschützt, auf dem Boden ein schwarzer Kasten, aus dem sich dicke Kabel schlängelten. An einem Tisch saß neben Kurz und Litwak Professor Minkel wie eine bleiche Wachsfigur und starrte sie an. Charlies Knie waren wie gelähmt. Doch da sie Josephs Hand an ihrem Ellbogen spürte, schaffte sie es vorzuwanken, Minkel die Tasche hinzuhalten und noch ein paar Sätze zu sagen. Leider habe ich die Mappe erst vor einer halben Stunde entdeckt. Der Hoteldiener hat sie nämlich in meinen Schrank gestellt und die Kleider hingen darüber. Ich bin fast verrückt geworden, als ich sie gefunden habe und ihren Namen auf dem Anhänger las. Minkel hätte die Tasche zweifellos auch von ihr entgegengenommen. Doch gerade als sie ihm reichte, zauberten andere Hände sie in den großen schwarzen Kasten mit den Kabeln hinein. Alle schienen plötzlich Angst vor Charlie zu haben und kauerten sich hinter die Sandsäcke. Joseph zog sie hinterher. Er presste ihr Gesicht nach unten, sein Körper erdrückte sie fast. Vorher sah sie noch, wie ein Tiefseetaucher in einem schweren Bombenanzug auf die Kiste zuwatschelte. Er trug einen Helm mit einer Sichtscheibe aus dickem Panzerglas. Bitte um absolute Ruhe. Danke. Die Gefahr war vorüber. Charlie war unter Josephs drängender Leitung bereits auf dem Weg zur Tür. Halb ging sie, halb trug er sie, den Arm um ihre Hüfte gelegt. Joseph, ihr habt genau 2 Minuten. Bist du mit ihm zusammengetroffen? In einem Hotel Eden, eine Art Absteiger am Stadtrand. Hat er deine Tasche durchsucht? Ja, gleich als ich kam. Mach sie auf. Er nahm ihren kleinen Radiowecker heraus und vertauschte ihn gegen einen genauso aussehenden, den er aus seiner Tasche holte. Der Sender verrät uns, wo du bist. Wann? Wo soll ich sein? Was sollst du nach Khalils Befehlen jetzt machen? Ich soll die Straße runtergehen, immer weiter. Joseph, ich kann nicht zu Ihnen zurück. Ich habe all meinen Mut verbraucht. Ich kann nicht mehr. Lass mich jetzt nicht gehen, Joseph. Bitte nicht. Sein Gesicht zeigt einen verzweifelten Ernst, aber kein Anzeichen für ein Nachgeben. Ich bin tot, dachte sie, als sie vor die Tür trat. Ich bin tot. Mich gibt es nicht mehr. Nur noch eine Maschine, die funktioniert. Stramm wie ein Soldat marschierte sie die Straße hinunter. Rossino kam mit seinem Motorrad aus einer Toreinfahrt heraus und sie stieg auf. Irgendetwas veranlasste sie, sich umzudrehen und in Richtung Universität zurückzuschauen. Da sah sie ein träges, orangefarbenes Aufglühen über die feuchten Pflastersteine auf sich zukommen, wie den Strahl einer untergehenden Sonne. Und dann endlich hörte sie den Laut, den sie völlig benommen erwartet hatte. Einen fernen und zugleich vertrauten, dumpfen Ton, als ob tief in ihr etwas gerissen wäre, das nicht mehr zusammenzunähen war. Gut gemacht, Charlie. Ich bring dich jetzt zu ihm. Das Haus lag an einem See, ein moderner Bungalow, der zweite Wohnsitz eines reichen Mannes. Weiß gekalkte Mauern, maurische Fenster, im Kamin ein Feuer. Du hast einen großen Sieg für uns errungen, Charlie. Es ist eben gemeldet worden, Minkel starb beim Öffnen der Aktenmappe. Wie es heißt, sollen andere Freunde des Zionismus schwer verletzt worden sein. Möchtest du mir erzählen, wie es gegangen ist? Nein. Ich bin froh, dass du traurig bist. Andere, die haben gelacht und triumphiert, nachdem sie getötet hatten. Du weinst, das ist gut. Du bist leider ein bisschen in Gefahr. Man erinnert sich an dich. Sie haben eine Personenbeschreibung von dir durchgegeben. Die ganze Gegend ist in Alarmbereitschaft. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde dich mit meinem Leben beschützen. Heute Nacht sind wir sicher. Morgen werden wir dich nach Berlin schmuggeln und nach Hause schicken. Nach Hause? Jetzt bist du einer von uns. Du gehörst zu einer großen Familie. Auch wenn du nie wieder kämpfst, werden wir uns um dich kümmern. Wegen Michelle. Und wegen dem, was du für uns getan hast. Er nahm ihre Hand und hielt sie fest. Es wurde bereits Tag, als er sich plötzlich von ihr losmachte und ans Fenster ging. Was ist? Was siehst du? Keine Autos. Kein einziger Arbeiter auf dem Weg in die Stadt. Und keine Fahrräder. Ich sehe viel zu wenig. Es ist noch früh. Komm wieder zu mir. Lieb mich, Khalil. Komm zurück. Wie spät ist es? Wo ist deine Uhr? In meiner Handtasche. Warte. Er entriss ihr die Handtasche und nahm den Wecker heraus. Seit du mich gestern Nachmittag im Hotel verlassen hast, hattest du nicht viel Zeit für dich, denke ich. Stimmt das? Eigentlich überhaupt keine. Keine. Wie hast du dann neue Batterien für den Wecker kaufen können? Brauchte ich ja gar nicht. Sie waren ja noch nicht zu Ende. Man kann monatelang... Es fiel nichts mehr ein, aus und vorbei für alle Zeiten. Denn inzwischen sah sie ihn wieder vor sich, wie er am Nachmittag in dem schäbigen Hotelzimmer ihre Tasche durchsucht hatte. Das war der Augenblick, in dem er die Batterien herausgenommen haben musste, ehe er den Wecker wieder in die Tasche zurückwarf. Für wen arbeitest du, Charlie? Für die Deutschen? Für die Zionisten? Er nahm ihr Schweigen für ein Ja. Bist du Jüdin? Nein. Ist es wegen Geld? Haben sie dich bestochen, dich erpresst? Sie wollte schreien. Sie ballte die Fäuste und füllte die Lungen. Doch das Chaos erstickte sie. Hast du meinen Bruder verraten? Nein. Ich habe ihn nie gekannt. Nie ein Wort mit ihm gesprochen. Sie haben ihn mir gezeigt, ehe Sie ihn umbrachten. Alles andere ist reine Erfindung. Nicht einmal die Briefe habe ich geschrieben. Das haben Sie getan. Ich habe mich in den Mann verliebt, der sich um mich gekümmert hat. Das ist alles. Er hob lauschend den Kopf. Und während er das tat, sah sie, wie sein Gesicht sich seltsam missbilligend abwandte und dann unter der Wucht der mörderischen Feuerstöße, die Joseph auf ihn abfeuerte, aufloderte. Sie sah Khalils Gesicht bersten, sah, wie er sich um sich selbst drehte, die Arme zur Wand ausstreckte, als wollte er sie um Hilfe anflehen. Die Kugeln trafen ihn im Rücken und endlich rutschte sein zerfetzter Körper zu Boden. Charlie, sind Sie verletzt? Hinter Joseph kamen Kurz und Litwak und etwa die Hälfte aller Henker dieser Welt in schwarzer Froschmann-Ausrüstung zur Tür herein. Und 2000 Barenträger und Krankenwagenfahrer und Ärzte und Frauen ohne jedes Lächeln, die sie hielten und ihr Decken umlegten, sie von ihrem Erbrochenen befreiten, sie vors Haus führten und in einen Krankenwagen schoben. Dann erschien Joseph, hatte zwar rücksichtsvoll die Pistole abgelegt, mit der er Khalil erschossen hatte, aber immer noch viel Blut an seinen Jeans und Turnschuhen, wie sie bemerkte. Charlie, es ist vorbei. Jetzt ist es wirklich vorbei. Er sah sie an, und ihr war, als ob sie in ihr eigenes Gesicht starrte und sie beide die Rollen nur einfach zu tauschen brauchten. Er der Killer und Zuhälter und sie der Lockvogel, die Hure und Verräterin. Geh, wollte sie ihm entgegenschleudern. Zumindest hörte es sich für sie so an. Vielleicht war es auch ein Nein. Es war wirklich nicht mehr wichtig. Die Welt erfuhr von den Folgen der Operation mehr, als ihr klar wurde. Doch wie hätte sie die verschiedenen Nachrichten auch in einen Zusammenhang bringen sollen? Dass im Schwarzwald bei einem Schusswechsel ein mutmaßlicher palästinensischer Terrorist ums Leben gekommen war. Dass das Freiburger Bombenattentat auf Professor Minkel, ursprünglich als tot gemeldet, wunderbarerweise aber doch mit dem Leben davongekommen, damit jedoch in keinerlei Verbindung stand. Dass Dr. Anton Meesterbein, der bekannte humanitäre Schweizer Anwalt, am helllichten Tag in seinem Genfer Büro abgeknallt wurde. Dass man die Leichen des italienischen Musikers Rossino und seiner deutschen Begleiterin Astrid Berger Wochen später unbekleidet an einem See in Tirol fand, offenbar Opfer eines Mordes aus Leidenschaft. Dass ein altes Wüstenfort an der syrischen Grenze, das als Ausbildungslager für ausländische Terroristen diente, von den Israelis in Schutt und Asche gelegt und dass eine Sommervilla vor den Toren Beiruts samt ihren Bewohnern, darunter Captain Taillet, in die Luft gesprengt wurde. Doch Charlie, in ihrer luxuriösen Feste am Meer, halb Sanatorium, halb Privatgefängnis, erfuhr von alledem nichts. Kurz besuchte sie ein-, zweimal die Woche, bis ihn die Psychiater baten, von diesen Besuchen abzusehen. Wie geht es ihr? Es war im späten Frühjahr, als Kurz zum ersten Mal wieder von Joseph hörte. Es gibt dich also noch. Na, wo zum Teufel treibst du dich herum, Joseph? Kein Mensch schneidet dir die Rückkehr ins Privatleben. Aber wenn du, wie man mir berichtet hat, jetzt anfängst, das eigene Nest zu beschmutzen und provozierende Diskussionen über den Staat Israel zu führen, dann komm lieber nach Hause, wo wenigstens kein Mensch auf dich achtet. Also, wie geht es ihr? Falls wir von einer gemeinsamen Freundin sprechen, so geht es ihr gesundheitlich allmählich wieder besser. Die Ärzte betrachten sie als geheilt. Und sie will dich nie wieder sehen. Nicht lange nach diesem Telefongespräch kamen Kurz und die Psychiater zu dem Schluss, dass es an der Zeit sei, Charlie wieder ins Wasser zu werfen und sie, wie sie es wünschte, nach London in ihr altes Milieu und in ihren alten Beruf zurückkehren zu lassen. Ihr Theateragent hatte für sie eine Tournee in der Provinz abgeschlossen. Ein erbärmliches Stück, ein mieses Ensemble. Es war das untere Ende ihres Niedergangs. Es ist Nacht. Sie sah ihn ganz deutlich. Papa und Mama schlafen, die Brüder auch. Ich habe sie zugedeckt und keiner friert. Er saß dort, wo Michelle immer gesessen hatte, erste Reihe Mitte, und starrte mit dem gleichen schrecklich ernsten Interesse zu ihr hinauf. Und jetzt gehe ich auf 10 Spitzen aus dem Haus. Der rote Blazer. Ich gehe auf das verbotene Fest mit meinen Spitzenschuhen. War die Trennwand zwischen ihrer inneren und ihrer äußeren Welt zerrissen, war alles ein Trugbild, eine Sinnestäuschung. Der Weg ist weiter, als ich denke. Der Vorhang fiel. Charlie rannte hinaus auf die Straße. Kein Nottinghamer Regen fiel. Es war auch nicht Athen. Kein roter Mercedes wartete auf sie. So ging sie und stellte sich an die Bushaltestelle. Joseph kam die leere Straße herunter auf sie zu. Er war sehr groß. Er blieb vor ihr stehen, ein wenig außer Atem. Ich bin tot, Joseph. Du hast mich erschossen, weißt du nicht mehr? Sie lehnte sich an ihn und wäre gefallen, hätte er sie nicht so festgehalten. Sie hielten einander eng umschlungen und gingen unbeholfen die Straße entlang, obwohl ihnen die Stadt fremd war. Sie hörten Die Libelle nach dem gleichnamigen Roman von John le Carré, aus dem Englischen von Werner Peterich. Hörspielbearbeitung in 2 Teilen, Valerie Stiegele. 2. Teil, Der Preis. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Wolfgang Kondrus, Charlie Verena von Beer, Joseph Christian Brückner, Marty Kurz, Hans Kaninenberg, Litwak, Jörg Rathjen, Anton Meesterbein, Christoph Quest, Helga, Doris Wolters, Taillé, Peter Lieck, Professor Minkel, Helmut Wöstmann, Frau Minkel, Renate Schröder, Khalil, Matthias Ponnier, Rossino, Patrick Blank, Polizist, Andreas Serda. Ton Roland Seiler. Schnitt Regine Schneider. Regieassistenz Ulrich Lampen. Regie Hermann Naber. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahre 1992. Dramaturgie Ursula Ruppel.